verloren. Die verloren. Wir sollten jeden Fischer lernen. Wir rauchen alles um unsere Ehre. Wir reiten wieder Blitz an den Rhein heran. Wir reiten bis zum letzten Mann. Wir sind die Menschen verloren. Wir sollten jeden Fischer lehren, wir brauchen